Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit Birdie Music. We'll be right back. I'm a mess, you're my guest. Do you wanna be impressed? rhythm and the beat. Dance until we feel the heat. Our bodies move to the melody. Our feet in perfect harmony. Feel the rhythm and the beat. Dance until we feel the heat. The bass thump in our chest. Move with energy and breath. Feel the rhythm and the beat. Dance until we feel the heat. Our bodies move to the melody. Our feet in perfect harmony. Feel the rhythm. DJ on Air, Sputnik Heimspiel, jetzt mit Birdie Music. Sputnik Heimspiel. Richtung. Dein Stil. Zeig's uns. Und der ganzen Sputnik-Zone. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Birdie Music. Jetzt mit Birdie Music.